Kapitel 30. Der Preis wurde bezahlt. Eine sehr traurige Sache, die ich weltweit im Leben von Christen beobachte, ist die Tatsache, dass sie den neuen Bund nicht ganz verstanden haben. Sie scheinen ständig den alten und neuen Bund miteinander zu vermischen. Ich möchte an dieser Stelle aber nicht weiter in dieses Thema einsteigen, weil ich noch ein Buch ausschließlich über den neuen Bund schreiben werde. Letztendlich ist es für uns wichtig zu verstehen, dass im alten Bund alles von uns und unseren eigenen Werken abhängt, während im neuen Bund alles von Jesus und dem vollendeten Werk am Kreuz abhängt. Als Jesus in Johannes 19,30 sagt, es ist vollbracht, meinte er damit, dass seinem Werk am Kreuz nichts hinzuzufügen ist. Für jeden Segen, der uns verheißen ist, wurde bezahlt. Wir brauchen nur noch die Segnungen, für die Christus schon bezahlt hat, in der Einfachheit des Glaubens zu empfangen. In 2. Korinther 1,20 heißt es: Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja, und in ihm auch das Amen, Gott zum Lob durch uns. Alle Verheißungen Gottes wurden zu unseren, nicht weil wir das Gesetz gehalten oder alle Anforderungen des Gesetzes erfüllt hätten, sondern durch Christus. Mit anderen Worten, die Verheißungen wurden am Kreuz bezahlt. Sind Wohlstand und übernatürliche Versorgung Verheißungen Gottes? Wie wir bereits klar sehen konnten, ja, das sind sie. Musst du sie dir irgendwie verdienen oder für sie bezahlen? Du musst überhaupt nichts dafür bezahlen, genau genommen kannst du es auch nicht. Du kannst nicht etwas begleichen, für das schon bezahlt wurde. Du kannst es nur im Glauben empfangen. All die wunderbaren Verheißungen der übernatürlichen Versorgung und des Wohlstandes, von denen wir in 5. Mose 28 lesen, gehören uns allein aus Glauben. Während du dieses Kapitel liest, denkst du vielleicht, aber all die Segnungen in diesem Kapitel sind abhängig von meinem Gehorsam gegenüber dem Gesetz. Das stimmt, aber im neuen Bund hat Christus das Gesetz erfüllt, sodass wir jetzt all die Verheißungen umsonst im Glauben empfangen können. Erinnere dich, Christus hat für jeden Segen bezahlt, der uns im alten Bund verheißen wurde. Der Austausch am Kreuz. Als Jesus am Kreuz starb, kam es zu einem vollständigen Austausch. Er wurde zur Sünde, damit wir zur Gerechtigkeit würden. Er erlitt körperliche Schmerzen, damit wir Heilung empfangen können. Er wurde arm, damit wir reich werden können. Das wird sehr schön in 2. Korinther 8,9 beschrieben, denn ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Es geht hier im Kontext nicht um geistlichen Reichtum, sondern es geht um Geld. Jesus hat die Reichtümer des Himmels hinter sich gelassen und sich entschieden, hier auf der Erde ein Leben in einem menschlichen Körper zu leben, mit all den damit verbundenen Begrenzungen. Als ein gewisser Schriftgelehrter in Matthäus 8,20 zu ihm sagte, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst, antwortete ihm Jesus, die Füchse haben Gruben, und die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Allein dieser Vers zeigt uns, welche Armut der Herr um unseretwillen auf sich genommen hat.